Morgen, da wach ich auf mit Sorgen. Mit Sorgen, wo krieg ich meinen Wodka her? Denn mein Weib ist böse und macht sofort Getöse, wirft mir alle leeren Flaschen hinterher. Hey, Andruschka, ach, gönn mir noch den einen, ach, gönn mir noch den einen kleinen Schluck. Doch nur von dem ganz besonders Feinen, gib deinem Herzen nur einen kleinen Ruck. Hey, Andruschka, ganz trocken ist die Kehle und ausgedacht die Seele, welch Verdruss. Es kommt so weit, dass ich mir Wodka stehle, dann werfe immer mit diesem Thema Schluss. Was soll ich machen? Einmal wieder lachen, beim Wodka mit Freunden wie in alter Zeit. Doch das ist verboten, sie schaut mir auf die Pfoten und wenn ich was sage, gibt es ewig Streit. Hey, Andruschka, ach, gönn mir noch den einen, ach, gönn mir noch den einen kleinen Schluck. Doch nur von dem ganz besonders Feinen, gib deinem Herzen nur einen kleinen Ruck. Hey, Andruschka, ganz trocken ist die Kehle und ausgedörrt die Seele, welch Verdruss. Es kommt so weit, dass ich mir Wodka stehle, dann werf ich immer mit diesem Thema Schluss. Ich sag es offen, Wodka macht besoffen, besonders wenn man aus großen Gläsern trinkt. Ach, das wäre ein Späßchen, hätte ich doch nur ein Gläschen. Ein Gläschen, haha, eine Flasche, die mir Freude bringt. Hey, Andruschka, ach, gönn mir noch den einen, ach, gönn mir noch den einen kleinen Schluck. Doch nur von dem ganz besonders Feinen, gib deinem Herzen nur einen kleinen Ruck. Hey, Andruschka, ganz trocken ist die Kehle und ausgedacht die Seele, welch Verdruss. Es kommt so weit, dass ich mir Wodka stehle, dann werf ich immer mit diesem Thema Schluss.